Das Wort für heute. Hallo liebe Freunde, hier ist das Wort für heute. Unser Bibeltext heute ist aus dem Jakobusbrief, 1. Kapitel, Vers 4 bis 5. Und durch die Geduld werdet ihr bis zum Ende durchhalten, denn dann wird euer Glaube zur vollen Reife gelangen und vollkommen sein, und nichts wird euch fehlen. Wenn jemand unter euch Weisheit braucht, weil er wissen will, wie er nach Gottes Willen handeln soll, dann kann er Gott einfach darum bitten. Und Gott, der gerne hilft, wird ihm bestimmt antworten, ohne ihm Vorwürfe zu machen. Gott segne dieses Wort. Weisheit von Gott. Wir brauchen oft, ja, wir wissen nicht, was wir tun sollen manchmal. Also es ist, das Leben bietet viele schwierige Situationen und wir brauchen Weisheit. Und die beste Weisheit kommt von Gott, genauer gesagt von unserem Herrn Jesus Christus, der aus Gott im Fleische hier die Weisheit nicht nur verkörpert hat, sondern ist und uns anbietet. Und wir haben hier die Einladung aus dem Jakobusbrief, Glaube und Ausdauer in Christus zu finden. Denn wir brauchen Geduld, wenn wir bis zum Ende durchhalten wollen. Denn der Lebensweg ist, ja, es gibt viele Hürden und Kurven und der Weg, der Lebensweg ist meist, ist eigentlich immer nicht geradeaus, sondern mit Kurven und Entscheidungen, die wir treffen müssen. So, wenn wir zum Beispiel, wenn jetzt jemand also eine Entscheidung treffen muss oder will und dann Gottes oder Weisheit jetzt sucht, dann kann jemand sagen, zum Beispiel könnte jemand anders fragen, ja, was würdest du denn machen? Und dann würde der andere sagen vielleicht, ja, an deiner Stelle würde ich, nee. Und dann sagt ihr vielleicht, nein, in eurem Herzen, nee. Das ist nicht jemand, der nun gottesfürchtig ist oder bibelfest ist, bibelbasiert und christuszentriert ist, würde sagen, ja, was hast du denn in der Bibel gefunden zu deiner Frage oder zu deiner Entscheidung, die du treffen möchtest oder musst? Und so, das ist nur eine Möglichkeit und wir sollten auf jeden Fall, auch wenn wir, das heißt jetzt nicht, dass wir nicht auf andere Leute hören sollen, aber primär lädt uns unser Herrgott ein, direkt zu ihm zu kommen, zu unserem Herrn Jesus Christus. Denn unser Herrgott hilft uns gerne, wie wir im Jakobusbrief lesen, und wird uns auch bestimmt antworten. Das heißt, ohne uns Vorwürfe zu machen. Also wir brauchen keine Angst zu haben, zu ihm zu kommen. Er weiß ja alles. Er ist allwissend, unser Herr Jesus Christus, und ist unser Schöpfer, hat das Universum geschaffen und uns auch als Menschen. Alles, was lebt und erschaffen hat, die Welt und das Universum und uns auch, und hilft uns. Und das lernen wir ganz besonders in den Evangelien, wenn er nun mit anderen Menschen in Kontakt tritt und anderen Menschen hilft. Geht da zum Beispiel mal in den Johannesbrief rein, 3. Kapitel. Und wie Jesus mit Nikodemus spricht. Also Nikodemus sucht, er ist er sucht Weisheit von Gott und er hat dann Gott halt vor sich, Gott im Fleische, unseren Jesus Christus. Und lest euch mal diesen Dialog durch. Also das lade ich euch ein, das mal zu tun. Das ist der Anfang da im Johannesevangelium, 3. Kapitel. Das ist super. Also da ist also direkt Weisheit zu finden. Und geht also, haltet euch hier an diese Anweisung von Jakobus, aus dem Jakobusbrief, und geht direkt zuerst immer zu Gott mit euren Fragen, wenn ihr Weisheit sucht. Ja, und dann haben wir in der Bibel die 10 Gebote, ja, das ist als Grundbasis sowieso mal das Beste. Damit geht's los und dann im Gebet ins Wort zu gehen, also in die Bibel zu gehen, zu lesen. Und unser Herrgott wird euch auf jeden Fall seinen Willen zeigen, wie er hier versprochen wird. Und das ist kein leeres Versprechen, sondern das ist ein Versprechen, das nur unser Herr Jesus Christus halten kann, Die Welt kann uns das versprechen, kann das aber nicht halten. Das ist der Unterschied. Und lieber Jesus, wir danken dir für die Weisheit von Gott, die du uns hier in der Bibel gibst, in diesem Jakobusbrief. Und du bist ja die Weisheit letztendlich. Und wir finden all diese Hilfestellungen nur in der Bibel. Und deswegen ist die Einladung, dass wir beten, dass alle Menschen zu dir kommen, in die Bibel reingehen, über Jesus Christus lernen, über dich lernen. Und auch die, was nun hier die Apostel an Weisheit nun haben, die Einladung ist, direkt zu dir zu kommen. Brauchen wir keine Angst zu haben. Unser Herrgott liebt uns und ist für uns, egal was. Und er wird uns bestimmt antworten und macht uns auch keine Vorwürfe. Denn das ist unser liebender Herrgott. Und wir kommen als reuige Sünder zu ihm und können ihm voll vertrauen. Seine Versprechen hat er immer gehalten in der Bibel und wird sie auch immer halten. Und deswegen können wir dir vertrauen. Wir danken dir, Jesus, für dieses Geschenk, Weisheit von Gott, Weisheit von dir. In Christus Namen beten wir. Amen. Und denke immer daran, die beste Bibel ist eine geöffnete Bibel. Sei uns bald wieder herzlich willkommen.